Zum Tag des leuchtenden Sterns gab es am 16. Februar im Pyongyanger Zirkustheater ein Festkonzert unter dem Motto »Die Freude vom Februar«. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Südka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK und weiterführende Kader der Partei, des Staates und der Armee, die Funktionäre der Partei, Streitkräfte, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der Koreanischen Volksarmee und der Koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter der Organe, Fabriken und Betriebe sowie die Aktivisten in der Stadt Pyongyang sahen sich das Konzert an. Zugegen waren dabei auch die Gratulationsdelegationen und Delegationen der Auslandskoreaner, einschließlich der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, sowie die Landsleute, die zum Tag des leuchtenden Sterns in der sozialistischen Heimat feilen und der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Die ausländischen Diplomaten, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der DVRK und ihre Frauen und weitere ausländische Gäste waren dazu eingeladen. Beim Konzert, eingeleitet mit Prolog, Erzählung und Musik, unvergängliches revolutionäres Preislied, das Lied auf den Heerführer Kim Jong-il, besangen die Künstlerinnen und Künstler das unvergängliche revolutionäre Leben von Kim Jong-il, der als leuchtender Stern von Baekdu geboren wurde und den langen Weg der Koreanischen Revolution mit stolzem Sieg und Ruhm gekrönt und in Korea eine heilige Geschichte der Priorität der Volksmassen eingeleitet hatte.